Kapitel 4 Hotelservice. Die Uhrzeit nennen. A1. Hören Sie und sprechen Sie nach. Achten Sie auf die Intonation. Wie viel Uhr ist es? Es ist 7 Uhr. Wie spät ist es denn? Es ist 7:15. Wie viel Uhr ist es? Es ist 7:30.